Volker, noch einen Soundcheck. Scheiße! Lass uns anfangen! Wir sind auf 435 MHz gestimmt. Kilohertz. Ganz genau. Ja, ganz genau. 5 Uhr. Ganz genau. Exakt. Exakt. Ja, Schweinerei. Sollen wir noch ganz, ganz kurz einen Sound Thank you.